So, welche Pilze haben wir gefunden? Ein Essbar. Doch, wir haben Essbar gefunden. Zwei giftige und einen Unkraut. Und ein Essbar. Ich habe schon gelesen.